Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Bettelarm und Steinreich. Ich möchte sehr gerne sprechen mit Leuten, die arm sind, sehr arm sind, die unter großer Armut leiden, verschuldet oder unverschuldet. Und ich möchte sehr gerne sprechen natürlich mit Reichen, mit sehr reichen Leuten, sagen wir mal so, die mindestens 1 Million Euro an Vermögen haben. Entweder auch erarbeitet oder geerbt oder vielleicht auch gewonnen. Bettelarm und steinreich. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe. 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Michael. Michael ist 57. Hallo Michael. Hallo. Ja, bin Michael. Ja, hallo. Ich rede das erste Mal mit dir. 16 Jahre kenne ich dich schon. So, das freut mich ja, dass wir uns dann aber zumindest akustisch kennenlernen. Ja, super. Ja. Du bist der König vom WDR. Ja, ja, du gibst den König von Mallorca und du bist der König vom WDR. Das ist schön, das hat auch noch keiner gesagt. Das aber hier gibt es ja viel größere Könige und Königinnen. Nee, lass mal ruhig. Mach das nicht so niedrig, so klein. Das ist schon alles super. Michael, Respekt. Bettelarm. In der Sendung hier, was da alles manchmal vorkommt, ey, das ist ein Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Bettelarm und steinreich heißt die Sendung. Bist du bettelarm oder steinreich? Ja, das vielleicht ein bisschen überzogen. Bettelarm, das hört sich noch niedriger an wie arm. Ich würde sagen arm. Arm. Erzähl mal ein bisschen von dir. Warum bist du arm? Ja, ich beziehe Arbeitslosengeld 2. Mhm. Und das reicht nur manchmal 10, 15 Tage, dann ist das Geld weg. Wie viel sind denn das im Monat bei dir? Ja, jetzt mein Sohn ist ausgezogen, das ist ein bisschen mehr, aber das reicht nicht. Und Sag doch mal eine Zahl, damit ich mir eine Vorstellung machen kann. Ja, 1200 Euro, aber das ist ja, wenn ich die Miete bezahle und das und das und das und das, ne? Mhm. Dann habe ich so 200, 300 Euro noch für mich und dann ist das alles vorbei, ne? Ja. Wie lange geht das jetzt schon so? Halbes Jahr. Halbes Jahr? Aber ist alles super. Meine Frau ist gekommen mit einem Brötchen nach Hause und hat gesagt, da sind ganz viele Brötchen auf dem Hof und so. Ich habe gedacht, lieber mache ich das nicht, da gucken gehen. Erst habe ich gar keinen Nerv gehabt. Moment, verstehe ich. Weil ich beim Selbstdienst gearbeitet habe. Hallo. Ich verstehe nicht. Was ist das mit dem Brötchen? Ja, da war Zufall. So fing das an, ne? Ich wollte nur erklären, wie das angefangen hat. Meine Frau ist auf den Hof gegangen. Da ist ein Tor. Ja. Und da ist ein Discounter. Und da, wo wir mal einkaufen gehen. Und dann kam die wieder auf den Hof. Da stehen Brötchen rum und so. Ja, ich hab da gar nicht so richtig beachtet. Ich habe nur gedacht, geh mal gucken, vielleicht ist da noch mehr oder so. Aber erst habe ich gedacht, mach es lieber nicht. Hinterher erwischen sie dich, weil ich noch Arbeit suche wegen Verhältnisdienst. Ich muss nochmal unterbrechen. Wo waren denn diese Brötchen? Ja, auf dem Hof stehen die da. Ne? Wie, auf was vom Hof? Ja, da ist ein Parkplatz ist da, ne? Wie, das ist ein Parkplatz vom hier so ein Discounter hier so. Ach so, und diese Brötchen lagen in dem Müll vom Supermarkt? Nee, nicht im Müll, in extra in so Kästen, so Plastikkästen, ganz sauber und alles, ne? So. Ja, aber verstehe ich jetzt trotzdem, war das jetzt Abfall oder was hat das? Nee, da war kein Abfall, das ist alles noch frisch, ne? Aber nicht mehr zu verkaufen, aber das ist nur Nebensache und dann bin ich an die Mülltonne gegangen. Ja. Ich wollte nur jetzt erzählen, wie ich da drauf gekommen bin. So fing das an. Ja. Und dann musst du an die Mülltonne von dem... Und dann bin ich an die Kästen gegangen und hab geguckt. Erst habe ich gar keinen Nerv gehabt, wie gesagt, weil ich Angst habe, weil ich beim Sicherheitsdienst gearbeitet habe, fast 20 Jahre. Das heißt, du holst dir jetzt Lebensmittel aus dem Müll vom Supermarkt? Ja, richtig. Und da glaubst du gar nicht, was da abgeht. Ja, ich habe den Kühlschrank voller wie vorher. Ich habe es im Fernsehen schon mal gesehen, ja. Ja, das sind super Sachen. Die muss ich vielleicht auch ein bisschen abwaschen. Und ein bisschen was beachten, so dass ich nicht krank werde. Sachen, die offen sind, die nehme ich nicht mit unbedingt. Also so verpackte Sachen ist ja schon ganz klar. Aber nimmst du auch Obst und Gemüse auch aus dem Müll? Ja, alles. Von A bis Z. Mhm. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Alles, was jetzt im Laden gibt es da auch. Ja. Nur nicht immer jeden Tag dasselbe. Ne? Nun sagst du, du hast erst seit einem halben Jahr so wenig Geld. Was, was war vorher? Ja, vorher hatte ich auch, ja gut, da habe ich noch Geld gehabt vom Erbe und so, ne? Mhm. Irgendwann geht das mal weg, ne? Mhm. Und dann haben, ja. Moment, aber lass mich konkret fragen. Hast du vorher gearbeitet? Ja, ja. Ja, und hast also Erbschaftsgeld gehabt und ja. ein Einkommen auch? Ja, da war ich, nee, war ich auch arbeitslos, ne? Achso, du warst aber auch arbeitslos. Aber ich habe das so, ne? Wie viel, ja, wie groß ist die Familie? Das bist du und deine Frau? Ja, richtig. Und mein Sohn ist ausgezogen. Ja, ja, und deine Frau, hat die keine Einkünfte? Nee. Ja, weil die kann nicht arbeiten gehen, weil die depressiv ist und so. Und dann, naja, gut. Mhm. Dann hat sie noch einen Lover nebenbei, aber ich sag mal, Eifersucht macht mich krank, ich will nicht krank werden. Wie hoch ist denn eure Miete? Oh, die ist 560 Euro, ne? Oh ja, das ist natürlich. Da kommt noch Strom dabei, 111 Euro. Ja, also dann jemand. Sind noch andere Sachen, die da noch abgehen. Das ist schon bis zum 10. oder 15. habe ich schon kein Geld mehr, ne? Mhm. Das hat mich gerettet, ne? Da bin ich unheimlich für dankbar. Ja, was ist denn so Teil mit gefunden habe, ne? Bitte? Da bin ich für dankbar, dass ich das Teil gefunden habe. Und das Teil gefunden hast? Ja, die Mülltonne. Die Mülltonne. Ist so ein großes mit vier Rädern, ne? Nicht so eine kleine und so, ne? Ich glaube, man darf das nicht, ne? Ja, ist verboten, ist aber lächerlich, ne, eigentlich. Finde ich eigentlich auch, wenn sie in der Mülltonne liegt, liegt sie in der Mülltonne. Ja, da war so eine Frau mal beim Herrn Elsen an einer Sendung. Ja. Oh, sowieso, Rogen heißt die oder was. Die macht das auch, aber die hat eine Arbeit, ist eine Sekretärin, die macht das zur Aufklärung und gibt da auch die Sachen ab. Mhm. Bei mir ist das anders. Du, ich mach das, du isst es. Ich will nicht entdeckt werden. Ja. Und ich mach das zum Überleben. Ja. Nun, bist du schon mal durch irgendeine Sache krank geworden? Gar nicht, nee. Im Gegenteil. Ja, du ernährst dich. Das ist komisch an, ne? Ja. Aber ist so. Das heißt, du brauchst für Essen gar nichts mehr auszugeben. Du holst es alles aus der Mülltonne. Richtig. Mhm. Richtig. Zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit gehst du dahin? Ja, ich bin so wie du, weißt du, so ein Eulenmensch, weißt du? Ja, Nachtmensch. So ein Eulenmensch. Ja. Also der nachts auf ist und ich kann das so machen, wie ich will, von 1 bis 5. Von 1 bis 5. In der Zwischenzeit mache ich das. Bist du schon mal erwischt worden? Ja, einmal vom Filialleiter. Da habe ich aber einen Fehler gemacht, weil ich zu früh dahin gegangen bin. Was hat denn der dann gesagt? Ach ja, ich werde krank und ich soll lieber zur Tafel gehen und all sowas. Ne? Mhm, da habe ich gesagt, erstmal zur Tafel gehen, dann muss man zu einer bestimmten Zeit. Mhm. Ich will frei sein. Ja, ich bin. Sag uns doch mal. Eine Mülltonne sozusagen. Ja. Ne? Sag uns doch mal. Ich kann mir die Zeit aussuchen, ne? Ja. Sag uns doch mal ein paar Beispiele, was du da alles so rausholst. Ja, ich habe gesagt von A bis Z, aber das kann ja, das ist alles. Alles. Letztendlich alles, was in einem Supermarkt alles, angeboten wird. Alles, was im Supermarkt auch, tue ich da raus, nur ich muss das, ich tue das in meine Tasche und verschwind wieder. Ich komme ganz schnell und gehe wieder. Kann es sein, dass du jetzt bessere und mehr Sachen hast als vorher? Richtig. Ja. Mein Sohn hat gesagt, mein Kühlschrank ist voller wie vorher. Ja. Nimmst du auch Fleisch mit? Ja, klar. Aber das, ist doch aber verpackt, ne? Ja, aber wenn da ist doch das Datum abgelaufen. Nee. Das Datum, der Witz ist, wenn ich auf das Datum gucke, ist das von heute. Wenn ich heute was aus der Mülltonne hole, ist das Datum von heute drauf. Ach so, dann tun die das schon weg. Ja, da ist wahrscheinlich so gesetzlich, ne? Geregelt. Kann irgendwie sein. Ne? Wie ist denn das, Michael? Das ist ja nun gerade nicht ein tolles Gefühl, da im Müll zu wühlen. Wie empfindest du das für dich? Ja, super. Super? Weil du Sachen findest, da wirst du bekloppt im Kopf. Weil ich alles schon verpasst habe, jahrelang. Da denkst du drüber nach, was habe ich alles verpasst, Mann, weil ich nicht früher in eine Mülltonne gekommen bin, ne? Mhm. Ja, und außerdem ist das ja auch schade. Raus? Nicht mal, ich esse das, dann wird das weggeschmissen. Ich bin immer noch zu ein bisschen so am Überlegen mit den 1200 Euro. Ich glaube, dass einige jetzt von den Zuschauern denken, Mensch, 1200 Euro, da kann man doch eigentlich auch normal von leben. Nee, ihr nicht. Ja, ich versuche das. Ja, ich habe auch eine andere Ausgabe, ne? Ich kenne ärmere alte Leute, die kommen auch, traurigerweise müssen sie mit noch weniger auskommen. Ja, aber bei mir ist das so, die Tatsache, ich kann ja nur so sagen, bis zum 10. ist das Geld, ist das 10., 15. Ja, jetzt haben wir mal 5 Tage mehr geschafft. Ja. Aber, wie ist das so? Rauchst du? Ne? Trinkst du? Der Monat hat ja 4 Wochen, ne? Ja. Rauchst du? Trinkst du? Nö. Nee. Meine Frau aber. Die raucht. Ja. Und Schlot. Ja. Also, und das soll jetzt dann so weitergehen demnächst? Ja, ich bin schon, kannst du sagen, na, süchtig würde ich jetzt mal nicht sagen, aber neugierig, weißt du? Du gehst jede Nacht dann auf Tour? Ja, wenn ich Lust habe, nicht, auch nicht jede Nacht. Wenn ich müde bin, ja. Warst du heute schon? Oder wirst nee, du heute? Ich hab schon, bin schon am Denken. Ob du vielleicht gehen wirst? Ich mach das ganz spontan. Gibt's denn eigentlich, kann man sagen, bestimmte Jahreszeiten, wo es besonders viel Ertrag gibt aus der Mülltonne? Nee, eigentlich nicht. Das ist immer gleich. Ist immer gleich. Manchmal kriege ich auch gar nichts, ne? Mhm. Ist wie beim Fischfang, weißt du? Ja. Mal hast einen guten Fang und mal schlechter. Ja. Gestern zum Beispiel habe ich, 20 Joghurts verschiedene. Ich habe hier so eine Fruchtmolke vor mir, die ist ganz neu. Ja. Und dann habe ich Joghurts im Kühlschrank. Ich muss das alles abwaschen, ja, damit das auch sauber bleibt im Kühlschrank und so, ne? Ich verstehe, ich verstehe. Und die Hände abwaschen, aber das sind alles so Sachen, die verdrängst du, wenn du, ja, wenn du die Sachen alle siehst. Also, ja, ne? Ja, verstehe. Also Michael, ich gebe dir recht, das Wort bettelarm trifft da nicht so genau auf dich zu, aber schon arm, ja, wenn man so etwas machen muss. Mhm. Jetzt danke ich dir, dass du uns das mal so von dir und aus deinem Leben erzählt hast. Und das ist sicher für viele Menschen eigentlich, ja, die würden sich das nicht trauen oder würden sich schämen, das zu machen. Ja, ich danke, das ja nachts. Guck mal, wenn ich jetzt zur Tafel gehe zum Beispiel, ja, ganz kurz noch, wenn ich zur Tafel gehe Beispiel, ne, mhm, dann sehen mich die anderen. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, verstehe. Ich bin nicht so ein Mensch, der gern gesehen werden will, ja, ne? Du bist eine Nachteule. Ja, ich schäme mich auch, wenn mich andere sehen, ja, wenn ich ja zur Tafel gehe, weißt du? Ja, verstehe. Michael, danke, dass du uns so offen davon erzählt hast aus deinem Leben und ich wünsche dir und deiner Frau alles Gute. Ja, okay. Ich tschüss, dir auch. Tschüss, mein Lieber. Was du manchmal alles hörst, das ist so Wahnsinn. Tschüss. Ist so Wahnsinn. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema steinreich, bettelarm, bettelarm und steinreich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sehr arm sind. Man muss das mit dem Bettelarm ja vielleicht nicht ganz wörtlich nehmen. Es ist auch extrem ausgedrückt. Und mit Leuten, die eben sehr viel Kohle haben, für die das, was gerade Michael erzählt hat, undenkbar ist. Absolut undenkbar. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und weiter geht es mit Marco. Und Marco ist 36. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marco. Bettelarm, steinreich? Ich sage eher reich. Nicht steinreich, aber reich. Eher reich. Warum? Wie kommt's? Ich habe, wie ich im Vorgespräch mit deinem Team schon sagte, mein Hobby zum Beruf gemacht. Sprich, feiern. Feiern? Feiern, genau. Und davon wird man reich? Ich sag mal so, davon nicht, aber vom Organisieren dieser Feiern. Ach so, du bist Partyorganisator. Genau so kann man es nennen. Ah, ja, ich weiß, da kann man sehr viel Geld mitmachen. Ja, also ich möchte nicht klagen. Ja, wie lange machst du das schon? Seit 12 Jahren. Ja, wo machst du es? In Spanien und in Portugal. Ach, rufst du jetzt auch aus Spanien oder Portugal an? Nein, jetzt im Moment nicht, weil die Saison ist vorbei. Das heißt, unsere Saison geht von April bis September. Mhm. Und im Moment ist in Anführungsstrichen Urlaub. Und im Moment befinde ich mich in Deutschland, weil ich hier noch ein paar Investments habe, um die ich mich auch kümmern muss. Ein paar Investments? Ja, also... Das heißt? Nee, das sind kleinere Geschichten, aber um die man sich halt auch kümmern muss. Und deshalb bin ich jetzt für einige Wochen in Deutschland, bevor ich dann in Urlaub fahre. Verstehe. So, müssen wir hier in der Sendung ja ganz ganz offen sein, sonst bringt es gar nicht, über solche Sachen zu reden. Ja. Was so über den Daumen, wir wollen ja keine, das muss ja nicht im Detail ausgesprochen werden. Wie hoch schätzt du oder wie hoch ist dein Vermögen? Du weißt es wahrscheinlich. Ja, ich sag mal so, du sagtest ja, dass du mit Leuten sprechen möchtest, deren Vermögen mindestens 1 Million ist. Mhm. Da liege ich deutlich drüber. Liegst du deutlich drüber? Ja. 2 Millionen? Ach, Domian, so ganz genau wollte ich das jetzt hier nicht ausführen, aber wie gesagt, deutlich über 1 Million. Ja. Du machst das seit 12 Jahren, das heißt, du hast wirklich dieses tolle Vermögen damit gemacht. Ja, das ist richtig. Was hast du vorher gemacht? Ich habe vorher in Anführungsstrichen für so eine Firma gearbeitet. Das heißt, ich bin nach dem Abitur nach Spanien, habe angefangen, mhm, für Diskotheken als Flyer-Verteiler zu arbeiten, habe Tickets verkauft für Bungee-Sprünge, habe Tickets verkauft für eben genau solche Partyveranstaltungen, seinerzeit noch auf Mallorca, Ballermann 6. Und habe dann zusammen mit zwei Freunden 2001 während eines Jobs in der Dominikanischen Republik haben wir entschieden, unsere eigene Firma zu gründen und haben, mhm, das dann halt im Sommer 2001 in Spanien umgesetzt. Ah, ja. Das heißt, du kennst sehr gut auch die Zeiten, wo du wenig Geld hattest. Ja, definitiv. Was ist das jetzt für ein Gefühl, so reich zu sein? Ich sag mal, es ist wahrscheinlich anders, als sich viele Leute das vorstellen, weil das ja kein Reichtum ist, der gekommen ist von einem Tag zum anderen, wie ein Lottogewinn, sondern halt sukzessive über die Jahre. Ja, es ist also nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen mit einem Riesengrinsen im Gesicht aufstehe und klatsche, wenn ich mein Spiegelbild sehe oder sonstiges. Es ist wie vieles im Leben dann halt auch eine Gewöhnungssache und auch an so schöne Sachen gewöhnt man sich halt leider relativ schnell. Wie hast du dieses Geld angelegt? Ja, vieles ist investiert in Aktien, auch Rohstoffe, Gold, aber ich gönne mir halt auch ein, sag ich mal, ein relativ schönes Leben bezogen auf meine Wohnsituation, Autos, Urlaube, Reisen und so weiter und so fort. Wie und wo wohnst du? Ich wohne in Spanien. Ja, und wie wohnst du? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich würde sagen, nicht so spektakulär, aber ein schönes Haus auf dem Berg mit Swimmingpool, Blick aufs Meer und schon ganz nett. Ja. Stichwort Autos. Wie viele Autos hast du? Zwei. Zwei. Und was für Marken? Das eine ist ein italienischer Sportwagen und das andere ein größerer amerikanischer Geländewagen. Ah ja, ein italienischer Sportwagen. Ja. Was denken wir an die Farbe Rot? Nein, da liest du falsch. Denkst du manchmal so, wenn du so vielleicht in deiner Villa im Garten sitzt und dir das alles so vor Augen führst, Mensch, hab ich's gut und kann ich glücklich sein über das, was ich erreicht habe und wie ich leben darf? Ich sollte es. Sag ich mal so, ich sollte es. Allerdings bringt dieser Lebensstil auch, ja, ich sag Dinge mit sich, wie dass die Duftzeit halt wirklich, so weiter man hochkommt, immer dünner wird. Und leider ist man die meiste Zeit nicht damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie viele Annehmlichkeiten man hat, wie gut man es doch hat, sondern ist schon wieder damit beschäftigt, aktuelle Probleme, kommende Probleme, vielleicht kommende Probleme mental zu behandeln und nimmt sich da, wie ich jetzt auch in letzter Zeit festgestellt habe, eigentlich leider viel zu wenig Zeit, um die positiven Seiten zu genießen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könntest du doch mit deinen zarten 36 Jahren könntest sagen, ich mache überhaupt nichts mehr. Ich habe viel Kohle verdient und genieße das Leben und das ist richtig. Lass die Seele baumeln. Das ist richtig, ja. Warum machst du es nicht? Ja, ich sag mal so, auf der einen Seite, ganz ehrlich gesagt, ist es die Gier, die einen da weitertreibt. Ist das aber so, wenn man, das sagen ja viele Leute, wenn man eine Million hat, hat man auch die Gier, 2 Millionen zu haben und so weiter und so weiter. Ja, das habe ich auch schon in vielen Büchern, die reiche Leute geschrieben haben, gelesen. Und teilweise ist es auf jeden Fall so. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir, ich sag mal, was aufgebaut haben, nicht nur finanziell, sondern auch von dem Ruf her, von unserer Infrastruktur her, dass viele Leute, die bei uns in der Firma arbeiten, ich möchte nicht sagen, auf den Job angewiesen sind, aber doch jedes Jahr halt wiederkommen, haben ein tolles Team. Und das wäre dann auch schade, sag ich mal, Sache einfach fallen zu lassen. Ja, du trägst ja auch Verantwortung für deine Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hast du? Ja, also Mitarbeiter, sage ich ja auch dazu, im Sommer, das sind jetzt keine Festangestellten, die 12 Monate im Jahr arbeiten, sondern halt in der Saison. Und wenn wir da alle Destinationen, in denen wir arbeiten, also die verschiedenen Orte in Spanien und Portugal zusammenziehen, dann dürften das im Sommer so circa 100 sein. Ja, nochmal auf die Gier zurückzukommen. Ja. Ist das nicht beängstigen letztendlich, wenn du das auch schon so sagst, dass man, wenn man einmal viel hat, dass man dann immer noch mehr haben will? Beängstigend. Ich würde nicht sagen beängstigend, aber es ist auf der anderen Seite ja so, man will mehr haben und beängstigend könnte aber auch sein, wie ich im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt hatte, dass es natürlich auch darum geht, das Erreichte zu erhalten. Irgendwann ist der Luxus ja auch irgendwann nur noch dekadent. Mehr als ein schönes Haus kannst du nicht haben. Na gut, du kannst mehrere Häuser haben, aber irgendwann ist das Maß, luxuriös zu leben, doch auch schon gefüllt. Es sei denn, man geht wirklich in die dekadente Schicht, die du ja wahrscheinlich auch zu Genüge kennst. Ja, wobei das mich gar nicht so reizt. Also jetzt die Geschichte, das ist mein Flugzeug, mein Boot, das muss nicht unbedingt sein. Ich meine, ich würde es natürlich auch nicht ablehnen, ganz klar, aber das ist, sage ich jetzt auch mal, so eine Geschichten sind auch noch ein bisschen oder generell weiter entfernt. Ich denke, da redet man über Leute, die dann 20, 30, 40 Millionen vielleicht auf dem Konto haben. Also ich sag mal so, es ist ja auch, das Geld muss ja nicht direkt investiert werden oder ich kaufe mir auch keine Sachen davon, wo ich jetzt demonstrieren muss, dass ich Geld habe, sondern ich sag mal, solange es liquide ist, ist es für mich, sehe ich es auch als eine Art Energie, die ich dann halt verwenden kann, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie verwenden möchte. Nun sagt man ja, Reichtum verpflichtet oder Besitz verpflichtet. Gibt es auch einen Teil des Geldes bei dir, den du spendest oder den du für gute Zwecke abgibst oder behältst du alles für dich? Na, ich habe ein Patenkind in Bolivien seit 8 oder 9 Jahren, wo ich halt für den Unterhalt, die Ausbildung sowie die Familie halt aufkomme. Und ansonsten muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass man bei vielen Spendengeschichten gar nicht weiß, wo das Geld später ankommt, soll jetzt keine Ausrede sein, aber ist teilweise so, wo man dann auch, wo ich dann auch zumindest denke, kommt das wirklich jetzt den Leuten zugute oder okay, aber das kann man ja lenken. Organisation ein? Okay, das kann man ja lenken. Man muss ja nicht in eine anonyme Organisation einzahlen, sondern man kann, so wie du es mit dem Patenkind machst, man kann sich gezielt vielleicht ein Projekt raussuchen, wo man selbst hinfährt und also das kann man ja wirklich steuern, das Ganze. Was ist, du bist, wie gesagt, 36 erst. Ja. Was ist dein Ziel? Habe ich in letzter Zeit lange drüber nachgedacht. Es gibt jetzt kein spezielles Ziel vor Augen, also weder finanziell noch in irgendeiner anderen Hinsicht. Auf jeden Fall will ich mich in Zukunft wieder mehr darauf konzentrieren, die Sachen so wie früher, als das Geld noch nicht vorhanden war, einfach den Moment zu genießen, alles ein bisschen relaxter zu sehen, vielleicht einen Gang zurückzuschalten. Weil natürlich dieses Leben auf der Überholspur die letzten 12 Jahre, sowas geht halt auch nicht spurlos an einem vorbei. Hast du eine Familie, eine Freundin, eine Frau? Kinder? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Das ist auch eine Unabhängigkeit, die ich sehr schätze. Oder macht der Reichtum einsam? Das würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist ja jetzt diese persönliche Situation, nach der du mich jetzt gerade gefragt hast, die ist ja, sag ich mal, von mir jetzt so gewählt. Mhm. Und es liegt halt nicht daran, dass ich jetzt halt alleine bin, weil ich weil es halt nichts anderes gibt, sondern weil das halt meine Entscheidung ist. Weil das auch ein Stück halt meine Unabhängigkeit, die ich doch sehr schätze. Dann sitzt du reicher, armer Kerl, alleine in deiner Villa da auf dem Berg. Wie lange bist du denn schon solo? Ja, so circa 36 Jahre, würde ich sagen. Noch nie eine längere Beziehung, oder? Also jetzt nicht, was man eventuell als wirklich richtige Beziehung bezeichnen kann. Verstehe. Nee, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema, da reden wir ein andermal drüber. Lieber, übrigens, bitte keine Mails, die Marco kennenlernen wollen. Wir vermitteln hier überhaupt gar nichts. Marco, schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Und schalt einen Gang runter. Ich glaube, das ist sicherlich für dich und dein Leben, deine Seele, deine Psyche, ist das gut. Ja, denke ich auch. Ja. Denke ich auch. Alles Gute, schön, dass du angerufen hast. Alles klar. Tschüss. Danke dir, Domian. Ciao. Bis dann, ciao. 0800 220 5050. Bettelarm und steinreich, das ist unser Thema heute. Ah, ich muss euch was erzählen. Gerade bevor ich in die Sendung reinging, stehe ich hinter meinem Redakteur Marc Strucken und er verkündete mir mit großen, freudigen Augen, dass wir auf Twitter 10.000 Follower haben. Das finde ich sehr toll und ich freue mich darüber, dass ihr so rege teilnimmt und Anteil nehmt hier an uns und an dem, was wir hier machen. Toll, Twitter, 10.000 Follower. Das war jetzt Zwischennachricht, so zwischendurch. Hier ist Kurt. Kurt ist 58. Guten Morgen, Kurt. Ja, guten Morgen, Domian. Wie ist es bei dir? Bist du eher arm oder eher reich? Ja, ich bin eher arm aus dem Grunde, ich bin früher mal als Kind missbraucht worden von einem Priester. Ja. Das über Jahre. Ja, ich bin also von 8 Jahren an ständig missbraucht worden bis zum 18. Lebensjahr. Bis zum 18. Lebensjahr? So. Von einem Priester, warst du in irgendeiner, in einem Heim oder in einer? In einem katholischen Priester. Einem katholischen Priester, aus einer Gemeinde. Aus der Gemeinde. Das heißt, du hast zu Hause gewohnt und der Priester kam aus der Gemeinde. Ja, der ging also in unserer Familie ein und aus. Und wie das Ganze dann mit meinem 18. Lebensjahr aufflog, ja. Wie flog's denn auf? Ja, weil ich hinten raus geblutet habe und das hat meine Mutter festgestellt. Und dann hat die mich zur Rede gestellt, hat mich an die Wand gestellt, hat mich geprügelt, hat mich geschlagen. Dann bin ich für die Wahrheit noch geschlagen worden. Das heißt, die Mutter hat es nicht geglaubt? Ja, der Vater ebenfalls auch nicht. Und am nächsten Tag gingen sie dann noch zu dem Priester hin. Und der hat mich dann als Teufel erklärt. Der hat dich zum Teufel erklärt? Ja. Und da wurde bei mir noch eine Teufelsaustreibung vorgenommen. Das ist unfassbar. Ja, und da habe ich gesagt, Schluss, aus, Elternhaus sofort verlassen, über Nacht. Moment mal, die haben eine Teufelsaustreibung bei dir gemacht. Der hat das gemacht. Wie hat er das gemacht? Der Priester. Ja, wie hat er das gemacht? Mit Stromschocks. Erzähl mal. Ja, Elektroden an den Beinen gehabt. Ich wurde also da gefesselt und habe also Stromschocks der übelsten Sorte. Hat er das alleine gemacht oder waren noch andere Kirchenmitglieder dabei? Meine Eltern waren dabei. Die Eltern waren dabei? Ja. Wie lange hat die Prozedur gedauert? Das kann ich nicht sagen, weil ich da ohnmächtig geworden bin und wie ich dann im Bett wieder wach geworden bin zu Hause, da habe ich dann den Entschluss gefasst, also meine Klamotten zu packen und weg. Das ist ja unfassbar, ist das ja. Das habe eine Lehre abgebrochen. Lass mich noch was fragen zu der Teufelsaustreibung. Hat der, während du die Stromschläge bekommen hast, hat der dir aus der Bibel vorgelesen? Ja. Es war sehr massiv und ich bin also nach dem dritten Schlag bin ich also weggekippt. Ich war also. Und die Eltern stehen daneben und die Eltern dulden das. Ja, die waren streng religiös und streng katholisch. Ja. Bevor du von deinem Werdegang weiter erzählst, was ist aus diesem Priester geworden? Der Priester ist mittlerweile tot. Der ist nie angezeigt worden? Nein. Aber ich habe mich mal in der Gemeinde umgehört nach Jahren. Ich konnte also es lange nicht verbinden. Mhm. Genauso wie ich fortgelaufen bin, ich habe meine Lehre abgebrochen. Genau, erzähl mal weiter. Du bist dann von zu Hause weggelaufen und wohin bist du gegangen? Ich bin erstmal zu Freunden gegangen, habe gesagt, meine Eltern sind Säufer, habe die also auf Alkoholiker hin, habe ich gesagt, um mich da rauszureden, dass ich von zu Hause abgehauen bin. Du konntest dich keinem anvertrauen, was wirklich passiert ist? Ja, früher war das so. Früher war das so, ich frag's nur noch mal so. Ja, ja, ist mir schon klar. Wenn man jetzt, sagen wir mal, genauso wie es meine Eltern nicht glauben wollten, dass der mich missbraucht hat, ja, und dann noch ein Mann zu Mann, ist doch schwul. Das in 70er Jahren galt schwul als strafbares Delikt. Ja. Ja. Ja, ja. Und das hat mich also in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben so durcheinander geworfen, dass ich auf der Firma, wo ich war, da war ich 8 Jahre, an einer Maschine stand, an einem Extruder, wo Gummi verarbeitet wird, also wo das in die Maschine reingezogen wird, dass ich da so eine Erinnerung bekam und dann nicht mehr auf die Arbeit gesehen habe, nur noch das vor Augen hatte. Hm. Und das ist 3-mal hintereinander passiert, dass die Kollegen die Maschine abschalten musste und dann bin ich entlassen worden. Nochmal, wir spulen nochmal ein Stück zurück. Du bist dann abgehauen, bist zu einem Freund gegangen, hast eine Lehre angefangen, aber die hast du nicht zu Ende führen können. Ich habe die Lehre nicht zu Ende führen können. Ich war ja mitten in der Lehre. Mhm. Und ich bin auch noch zum Jugendamt, habe denen also das erzählt, was mir passiert ist. Das hast du denen dann schon erzählt? Da habe ich denen erzählt, dass ich vom Priester missbraucht worden bin. Wie haben die denn damals dann darauf reagiert? Das kann ich Ihnen sagen, ganz böse. Wenn du das nochmal behauptest, kommst du in ein Heim für schwer Erziehbare. Ja. Und außerdem mach dich sofort nach Hause, du wirst schon polizeilich gesucht. Aber du bist nie wieder nach Hause gegangen? Ich habe dann automatisch vom Jugendamt aus die Flucht ergriffen und habe mich noch weiter verkrochen. Und bist wirklich dann nicht mehr in das elterliche Haus gegangen? Nein. Nein. Hattest du später dann nochmal, als du älter wurdest, Kontakt mit deinen Eltern? Nein. Nie wieder? Nein. Meine Mutter ist gegangen ohne mich. Ja. Die Mutter ist tot. Dann hatte ich auch noch 2 Brüder. Die sind auch tot. Selbstmord. Ist denen das auch passiert? Ja. Denen ist es auch passiert? Ja. Wussten die Eltern das auch? Ich habe das jetzt dadurch, weil mich meine Eltern so zusammengeschlagen haben, hat mich mein größerer Bruder in die Arme genommen und hat gesagt, Gott verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also den beiden Brüdern ist das auch widerfahren. Ja, und der eine Bruder, der größte davon, ja, der hat mich in die Arme genommen und gesagt, lieber Gott, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie alt warst du, als er dich in den Arm genommen hat? Ja, da war ich 17,5. Ja. Ja. Aber hatte dann der große Bruder das denn auch so gebeichtet bei den Eltern? Ich nehme wohl an, mein großer Bruder hat damals nichts gesagt, aber 3 Monate später war er tot. Selbstmord? Ja. Selbsttötung? Ja. Mhm. Mein Gott, was für ein Drama, was für ein Schicksal. Und was für ein Schicksal. Die Mutter ist tot, sagst du? Der Vater ist auch tot. Und du hast die nie wiedergesehen danach? Nein. Weil meine Eltern sind auch hingegangen, haben der Verwandtschaft gesagt, ich wäre ein Teufel. Was meinen Sie, was ich dadurch war, Domian? Ich bin ganz, ganz erschüttert, Kurt, was du erzählst. Ich bin ganz erschüttert. Ich bin auch ganz erschüttert, dass die Eltern nicht irgendwann etwas später den Weg zu dir gesucht haben. Dann habe ich versucht, immer wieder Arbeit zu kriegen. Immer wieder mich aufgerichtet. Und jedes Mal, wenn ich am Arbeiten war, diese Erlebnisse wieder im Kopf gehabt. Und wieder abgestürzt und wieder entlassen worden. Und. Hm. Ich habe 2 Schlaganfälle hinter mir. Ich war rechtzeitig gelähmt. Hast du jemals geheiratet? Nein, weil ich konnte nie ein Kind zeugen und ich konnte nie eine Liebe aufbringen. Warum hättest du kein Kind zeugen können? Weil der Pfarrer mir einen Hoden zerquetscht hat. Der hat dir einen Hoden zerquetscht? Ja. Warum hat er das gemacht? Sagen, das ist diese brutale Handlungen gewesen, und wegen Anfassen und ich sei ja aufs Brutalste. Ich bin heute mal nach langen Jahren zum Arzt damit gegangen. Der hat eine Ultraschallaufnahme gemacht. Der hat gesagt, wie konnten Sie das überleben? Die Schmerzen und das alles drum und dran. Ich hatte monatelang Schmerzen. Das heißt, dieses Schicksal, dieses grauenhafte Schicksal, was du ertragen hast müssen, hat dich denn letztendlich auch in die Armut gebracht? Ja. Von was musst du leben im Monat? 400 Euro. 400 Euro? 200 Euro für die Miete. Und damit kommst du über die Runden? 100 Euro für den Strom und 100 Euro zum Essen. So, deswegen wundert mich Michael von vorhin, der von 1200 Euro nicht leben kann und du lebst von 400 Euro. Ich will mal eins sagen, meine Wohnung ist keine normale Wohnung. Es sieht aus wie eine Höhle. Weil ich lebe hier bei Kerzenlicht, habe mein Radio und ich stelle überhaupt gar keinen Antrag aus dem Grunde, weil ich dem Staat gegenüber so einen Hass habe. Das heißt, du könntest eigentlich stünden dir noch mehr finanzielle Dinge zu. Ja, aber ich gehe mir lieber nachts die Lebensmittel aus dem Container holen. Ach, das machst du auch? Ja, sicher. Sonst geht's gar nicht. Ja, und wenn manchmal das Geld auch nicht reicht, ich hatte jetzt über ein halbes Jahr eine Stromsperre gehabt. Ja. Weißt du, Kurt, gerade wenn du den Staat so hast, der das damals ja letztendlich, dieser Staat hat dich ja damals nicht gerettet, dann würde ich gerade aus Zorn den schröpfen, wo es irgendwo geht, solange das alles legal ist und dass du alles das kriegst, was dir zusteht. Ja, aber Domian, ich habe 2 Schlaganfälle hinter mir. Du schaffst das gar nicht alles zu organisieren. Ja, wenn ich der Papierkram ausfüllen müsste. Ich kann es nicht mehr. Ja. Aber da gibt es natürlich auch Menschen, die Leuten wie dir helfen. Das ist deren Aufgabe, dir unter die Arme zu greifen. Da werden wir beide uns, oder nicht wir beide, sondern mein Psychologe wird sich da gleich mal schlau machen. Weil das tut mir total leid, wenn du so ein schlimmes Schicksal hattest und dann musst du jetzt auch noch im Alter in so ärmlichsten Verhältnissen leben. Ja, ich bin zu 100% schwerbehindert. Sitze teils im Rollstuhl, wenn ich nicht mehr laufen kann. Also ich kann einige Dings an Krücken gehen, aber ich muss auch mehr auf dem Rollstuhl. Aber wie machst du denn das, wenn du kaum gehen kannst und im Rollstuhl sitzt? Wie machst du das denn? Wie kannst du dann die Lebensmittel aus dem Container rausholen? Ja, ich roll mit dem Rollstuhl da ran und dann ziehe ich mich hoch. Muss man da nicht reinklettern? Ja. Aber das ist ja gefährlich für dich. Ja, und? Ob ich nur so oder so gehe. Ja, es ist ein hartes Leben. Genauso ist es, wenn das Geld mal nicht reicht. Dann setze ich mich im Rollstuhl in die Fußgängerzone. Mhm. Im Schwerbehindertenausweis. Mhm. Und im Töpfchen. Ich finde es ganz erschütternd. Es tut mir total leid, Kurt, was du erzählst. Es tut mir wirklich total leid. Ich verspreche dir wirklich, dass wir uns jetzt schlau machen für dich. Und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Ja. Ich hoffe, das kann nicht und darf so nicht sein, dass du so erbärmlich lebst. Nachdem vor allen Dingen, was du mitgemacht hast. Ja, aber wenn man doch vom Amt immer nur hört, wie es damals war. Nein, das kann nicht sein, das hat ein Priester nie getan. Ja, das waren die Zeiten. Ich möchte nicht wissen, du sprichst jetzt wahrscheinlich für viele, viele Opfer, die ganz im Verschwiegenen in der Gesellschaft leben und etwas Ähnliches durchgemacht haben. Wir leben alle im Hintergrund. Das ist erschütternd, ist das. Eine Schande ist das für unser Land und eine Schande für die Kirche. Und wenn man sich das überlegt, was die für Strafen kriegen, wenn man sie erwischt, ein Jahr auf Bewährung und 2 Jahre. Mhm. Was ist das dagegen? Ja. Ich nenne das Seelenmord. Ja. Seelenmord. Ja, das sehe ich auch so. Und wenn ich mir schaue, in welchem Saus und Braus die Kirchenoberen leben, da könnte ich kotzen, wenn ich das höre, was du gerade erzählt hast. Ja, deswegen oute ich mich ja auch nicht. Aus dem einfachen Grunde, was habe ich davon, wenn ich da jetzt hingehe und wir glauben ihn nicht. Nein. Nein, jetzt geht es einfach darum, dass das alles das, was staatlich dir noch zusteht, dass du das auch kriegst. Da glaube ich, dass da noch eine ganze Menge drin ist. Lieber Kurt, ich danke dir für den Mut und für die Offenheit, dass du hier gesprochen hast. Ich glaube, du hast für viele gesprochen, die ähnliche Schicksale erlebt haben. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Glück und alles Gute und hoffe, dass wir dir jetzt gleich ein wenig unter die Arme greifen können. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Alles Gute. Tschüss, mein Lieber. 0800 220 50 50, unser Thema Bettelarm, steinreich. Und jetzt bin ich verbunden mit Sebastian, der ist 23. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, Sebastian. Wie sieht's denn bei dir aus? Steinreich? Ja, steinreich. Steinreich? Ja. Kannst du nicht Kurt ein bisschen helfen, um mal gleich... Sowas würde ich gerne tun. Ich suche vor allen Dingen Sachen, wo ich helfen kann. So, jetzt reden wir erstmal über dich. Warum kommst du, dass du steinreich bist? Mein Opa hatte, bis er vor 1,5 Jahren verstorben ist, eine ziemlich sehr gut laufende Firma. Ja. Und die habe ich geerbt, so ziemlich alleine, bis auf den Pflichtteil, den man abgeben muss. Mhm. Und da ist halt eine ziemlich große Summe rausgekommen. Ich habe die damals verkauft, weil ich selber mit der Firma nichts anfangen konnte. Was war denn das für eine Firma? Die haben seltene Teile für irgendwelche großen Maschinen, weil so genau weiß ich das auch nicht. Ich habe mich da auch nicht wirklich mit befasst, muss ich ehrlich sagen. Und wie viel hast du dann bekommen durch den Verkauf? Also nachdem ich den Pflichtabteil an meine Eltern abgegeben habe, waren es knapp noch 25 Millionen. 25 Millionen? Ja. Ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Unfassbar. Ja. Das haut mich aber um. Mich hat auch umgehauen. Ich dachte, du hättest mir was von 1 Million oder vielleicht von... Nein. Das 25? Hätte ich auch nie gedacht, ja. Mensch, Junge, was macht man denn mit 25 Millionen in deinem Alter? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht so genau. Also du hast das Geld jetzt noch gar nicht lange? Nö, ich habe aber auch schon einen großen Teil abgegeben. Also, abgegeben an meine Familie. Wie viel ist auf deinem Konto noch? Auf meinem Konto sind jetzt noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, noch knapp 15 Millionen. Und du hast es nur auf einem Konto liegen, das Geld? Nein, auf mehrere. Ich habe das ein bisschen verteilt. Alles auf ein Konto, ich weiß nicht. Ich habe einen Finanzberater, der macht das so. Sei bloß vorsichtig mit dem Finanzberater. Meinst du? Ja, was man so alles hört. Ja gut, das stimmt schon, ja. Wenn man auf einen Schlag so viel Geld bekommt, wie fühlt man sich dann? Ja, wie fühlt man sich? Erstmal natürlich überglücklich und auch trotzdem vom Kopf gestoßen. Man weiß gar nicht, was man tun soll. Wie vermögend warst du denn vorher? Ach, gar nicht. Ich bin vorher Taxi gefahren, was ich jetzt immer noch tue. Gut, aber wenn der Opa so eine gute Firma hatte, dann muss doch irgendwie in der Familie Geld gewesen sein. Ganz im Gegenteil. Meine Eltern und mein Opa, die haben sich nicht so gut verstanden. Ach so. Mhm. Und ich war eigentlich immer ein Opa-Kind, bin auch die meiste Zeit bei ihm groß geworden. Mhm. Aber er war so, leidet mit Tut, ein Geizkragen. Mhm. Mich wundert es eigentlich, dass ich überhaupt in sein Testament stand. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hätte ich nie mit gerechnet. Wo dann die Testamentverkündung war, da habe ich echt nicht schlecht gestaunt. Was hast du dir denn als erstes gegönnt? Ich habe mir als erstes mit meiner ganzen Familie einen Urlaub gegönnt. Wo seid ihr hingefahren? Wir sind in die Türkei geflogen. Ja, na gut, das ist ja nicht so exotisch. Nö, also die anderen wollten noch nicht so weit weg. Ich wollte eigentlich nach Miami, aber die anderen wollten nicht. Ja. Und ich wollte halt einen Familienurlaub ausmachen und da habe ich gesagt, na gut. Okay, das war jetzt das Erste. Nun ist ja eine Weile Zeit schon vergangen. Was hast du dir jetzt an Luxus schon zugelegt? Also bis auf zwei Autos so gut wie gar kein Luxus. Wie und wo wohnst du? Ich habe mir eine Wohnung gekauft. Das doch schon. Ja, das habe ich mir gekauft. Ich wollte jetzt große, luxuriöse Wohnung? Ja, 80 Quadratmeter für mich alleine reicht das. Das reicht, ja. Ja, ja klar. Je größer, desto mehr muss ich putzen. Mhm. du musst gar nicht putzen mehr. Ja, nein, ich müsste nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe so gelernt, ich bin so erzogen worden, also ich brauche keine Putzfrau. Ja. Und dann mache ich das auch selber. Ich muss eben unterbrechen, Sebastian. Hier brummt immer was. Ich glaube, ich habe mein Funktelefon nicht ausgeschaltet. Das will ich mal eben machen, damit die... Ich weiß das gar nicht, ob ich... Ah, genau, ich war schuld. Nee, es summt immer noch. Ist egal. Ja, es liegt wahrscheinlich an meinem Handy. Das kann sein, ja. Ja, du bist so erzogen worden, dass du es alles selbst noch machst, sagst du. Ja, genau. Du sagst, zwei Autos hast du gekauft. Was für eine Marke? Ich habe mir einen BMW Q7 geholt. Q7, ja. Audi Q7. Ja, Audi Q7, genau. Wollte ich sagen, ja. Und ein 5er BMW. Das sind zwei sehr fette Geländewagen für die, die nicht so Ahnung davon haben. Ja, genau. Da hast du Spaß dran. Da hatte ich Spaß dran. Das ist aber das 801, was ich mir so gegönnt habe. Ich meine, der BMW, der steht mir in der Werkstatt, weil ich damit auch auf Tuning-Treffen und sowas fahre. Ja. Aber der Q7, der sitze ich halt mit auf der Straße. Wie teuer war die Wohnung? Die Wohnung hat mich, jetzt lass mich entschuldigen, ich glaube knapp 120.000 Euro gekostet. Ja, das ist ja auch noch im normalen Rahmen. Das ist auch kein Superluxus. Also ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt goldene Wasserhähne habe oder so. Das wollte ich alles nicht. Wer weiß jetzt von diesem wahnsinnigen Vermögen, das du hast? Meine Familie. Mhm. Mein engster Freundeskreis, also die ich auch vorher schon hatte, weil je mehr Geld man hat, desto mehr Freunde hat man auch. Mhm. Ob man das Freunde nennen kann, ist die zweite Frage. Und meine Chefs, ja. Deine Chefs? Ja. Was machst du denn im Moment? Ich fahre immer noch Taxi. Du fährst immer noch Taxi? Das ist ja Wahnsinn. Ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Ich wollte das auch nicht aufgeben, weil mir das halt tierisch Spaß macht. Hast du irgendeine Ausbildung gemacht mal? Nee, ich habe keine Ausbildung gemacht, nein. Das ist ja wie eine Bilderbuchgeschichte, was du da erzählst. Allerdings. Da fährt der Junge noch Taxi. Ist so steinreich und fährt Taxi. Ich sitze jetzt auch im Taxi. Also, ich habe jetzt gerade Pause. Nicht gegen Taxifahren, ehrenwerter Beruf. Aber wenn man so reich ist, dann würden sich... Das macht richtig Spaß. Ich wollte das nicht aufgeben. Über die Freunde, wir haben gerade über die Freunde gesprochen. Merkst du, dass sich Leute an dich ranwanzen, in der Hoffnung, dass sie von dir was abkriegen? Doch. Wenn man das mal so sagen sollte, dann doch, ja. Weil das sehe ich allein schon an meiner Ex-Freundin damals, die ich hatte, wo ich noch nicht reich war. Die war immer sehr auf Geld fixiert und mal ganz ehrlich, als Taxifahrer mit unter anderem der schlechteste bezahlte Beruf in Deutschland, war da halt nicht viel mit Geld, ne? Und jetzt so langsam meinst du dann wieder ankriechen. Ach so, die hattet euch getrennt vor der Erbschaft? Ja, sie hatte sich von mir getrennt, ja. Und jetzt findet sie dich eigentlich wieder ganz attraktiv? Jetzt findet sie mich ganz toll, aber richtig toll findet sie mich jetzt. Finde ich ein schwieriges Problem. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Nee, das mit der Ex natürlich nicht, aber dann immer so hinter die Masken der Leute zu schauen. Was wollen die? Sind die jetzt an Sebastian interessiert, weil Sebastian netter Kerl ist, oder sind die interessiert, weil Sebastian Kohle hat? Das stimmt schon. Aber ich mach das immer so. Also wenn ich rausgehe, dann sage ich jetzt nicht, hier, pass auf, ich habe ein paar Millionen oder trage mit dem Geld rum. Das doch nicht. Also daran sehe ich auch, wenn die Leute auf mich zukommen und sich wirklich für mich interessieren und nicht für mein Geld, weil sie es noch nicht davon wissen, dann ist das immer noch was anderes. Und so kann ich das ganz gut abwägen, ob der jetzt nur mein Geld will oder ob die wirklich eine Freundschaft oder was weiß ich mit mir wollen. Ist das ja wirklich eine unfassbare Summe, diese immer noch 15 Millionen, die du da hast. Wie soll denn das weitergehen? Wie stellst du dir deine Zukunft Also ich bin jetzt, also ich bin auf der Suche nach Projekten, wo ich mich mit einbringen kann. Ich bin jetzt an einer Sache dran, es gibt so einen katholischen Frauendienst. Mhm. die kümmern sich um Frauen, die halt vergewaltigt worden sind oder aus einer gewaltsamen Ehe kommen und so weiter und so fort. Und da versuche ich halt gerade ein bisschen mit reinzukommen. Das heißt versuchen, also ich werde da mit reingehen und eventuell ein paar Wohnungen bauen, damit diese Frauen halt, auch wenn sie jetzt aus einer gewaltsamen Ehe kommen, wenn, du kennst das ja nun selber, ne, die Männer dann immer noch dahinterher sind, damit die erstmal einen Zufluchtsort haben. Mensch, und so Respekt. Also ja, wir reden nicht über die Villa in Miami oder irgendwo. Ich brauche es überhaupt nicht. Ja. Habe ich vorher nicht gebraucht, warum brauche ich es denn jetzt? Ich meine, klar, so einen kleinen Luxus, den baut man sich schon auf. Da kann sich keiner von freisprechen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Mit öfters mal in Urlaub fahren oder was weiß ich, was das nicht sonst alles ist. Aber ich merke schon, dass du eine soziale Ader hast und dass du das Geld dann auch für gute Dinge einsetzen möchtest. Ja, will ich auch, auf jeden Fall. Woher kommt dein Engagement gerade für vergewaltigte Frauen? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam damals. Aber ich sag jetzt mal, ich habe es gerade so salopp gesagt, vielleicht könnten wir euch wirklich zusammentun. Und wenn du dem Kurt, der gerade vorher gesprochen hast, wenn du dem ein paar tausend Euro schenkst, ist der Mann wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt. Da hätte ich kein Problem mit. Für dich ist es ein Witz, für dich ist es ein Pfennig, gar nichts. Selbstverständlich, ja klar. Dürfen wir dich dann nochmal anrufen, dass wir da vielleicht einen Kontakt herstellen zwischen euch beiden? Das kannst du gerne tun. Ja. Können wir gleich nochmal im Hintergrund besprechen. Ist das so eine spontane Idee, weil er mir gerade wirklich so leid getan hat, aufgrund seiner... Ja, das hat mir auch ziemlich leid, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, also, sowas darf es nicht geben. Gerade nicht in einem Sozialstand wie Deutschland. Ganz genau, ganz genau. Was denkst du manchmal, wenn du aufwachst morgens und dir die Augen reibst und dir bewusst wird, in was für einem Leben du jetzt steckst? Ja, wenn ich das so sagen soll, man lebt jeden Tag einen Traum. Es ist einfach so. Ich jeden Morgen werde ich wach und denke an den Tag, wo das Testament verkündet worden ist. Also da hat sich nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben meiner Familie und meinen engsten Freunden komplett geändert. Wie geht denn das? Das habe ich noch nie erlebt bei so einer Testamentsverkündung. Wie findet das statt? Man geht zu so einem Notar. Ja. Und dann wird halt das Testament, was mein Opa damals anscheinend dann wohl gemacht hat, vorgelesen. Ach so, wie im Film. Im Film habe ich schon mal gesehen. Ja, so ungefähr, ja. Also so, der und der bekommt das. Halt ab. Ja, genau. Der wird dann halt vorgelesen, wird mit einem Notar, wird das auch verfasst. Und so wie das da drin steht, wird das erzählt. Ich glaube, mir wäre schwarz vor Augen geworden, wenn ich gehört hätte, 25 Millionen. Mitgibt. Das glaube ich. Das glaub ich. Ja, ja gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass es 25 Millionen Euro werden. Ja, ja, klar. Zu dem Zeitpunkt wusste ich halt nur, dass ich die Firma habe. Ja, ja. Ja. Und daher, ich habe keine Ahnung davon, ich wollte auch ehrlich gesagt nichts damit zu tun haben, weil ich wollte Taxi fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich gesagt, mein Vater wollte sie nicht, dann bist du da verkloppt, warum nicht? Was soll das? Ich habe ja vorhin schon den Marco, der auch Millionär ist durch seine Partys, habe ich gefragt, was er so für Träume und Wünsche hat. Was sind deine Träume und Wünsche? Die sind ja jetzt wahrscheinlich dann nicht materieller Art. Nein, also mein Traum ist es einfach, was bewegen zu können. Super. In irgendeiner Hinsicht. Finde ich super, finde ich sehr vorbildlich. Ja, weil es gibt so viel Armut allein hier in Deutschland. Und wenn ich mal gerade über den Staat herziehen darf, jeder normale Mensch kehrt vor seiner eigenen Tür zuerst. Mhm. Und was macht der Staat? Geht zum Ausland. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Und darum finde ich, wir haben genug Millionäre oder Reiche in Deutschland, die sollten sich auch ein bisschen mehr engagieren. Wir haben so viele arme Kinder, arme Familien, die auf der Straße leben. Allerdings, ja. Und es werden immer mehr. Das muss nicht sein. Übrigens fällt mir auch auf, so in den letzten zwei Jahren, wie oft sehe ich auf der Straße, dass durchaus gut gekleidete Leute in die Müllboxen schauen und Flaschen suchen. Ja. Das gab es früher nicht so. Das ist für mich so ein Signal, dass es immer ärmer wird oder dass die Schicht der armen Leute wirklich größer wird. Es gibt gar keine Mittelschicht mehr, Domian. Naja, es gibt mittlerweile nur noch reich und arm. Mhm. Was dazwischen ist, ist wirklich nicht mehr viel. Also Sebastian, du gefällst mir sehr gut. Ich finde das wirklich, das finde ich ganz toll, was für eine Einstellung du hast und dass du mit dem Geld, was du da geschenkt bekommen hast, das hast du ja geschenkt bekommen, jetzt Gutes machen willst. Und dann seien dir diese zwei Geländewagen wirklich gegönnt und auch irgendwas anderes noch Luxuriöses, wenn du nebenher auch die Sachen machst. So, und wegen Kurt rufen wir dich gleich nochmal an. Können wir gerne machen. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, auch so. Super Dankeschön. Sendung. Dankeschön, tschüss. Ciao. Der Sebastian, der nette und gute Sebastian. Das ist ja, es piepst immer noch so, es klingt immer noch so, als wäre irgendwo ein Handy. Ich habe keins, ich bin es nicht schuld. So, hier ist Dirk. Dirk ist 50. Guten Morgen, Dirk. Hallo, Domian. Hallo, Dirk. Wie sieht's bei dir aus? Zu welcher Gruppe gehörst du? Also ich habe weder zu den ganz Reichen gehört, noch denke ich, dass ich zu den ganz Armen gehöre im Moment. Aber ich habe so ein Jahr durch von 150.000 Euro netto bis jetzt vor einer Woche Hartz IV. Und ich gehöre zu den bösen Finanzberatern, die du vorhin gerade angesprochen hast. Entschuldigung, ich war jetzt gerade etwas abgelenkt. Ich kriege gerade einen Hinweis hier aus meiner Redaktion, dass wir keinen Kontakt herstellen wollen. Das gucken wir gleich mal, das überlegen wir mal. Okay. Dass wir es eigentlich generell nicht machen, aber wir wollen mal sehen. Entschuldige, Dirk, jetzt war ich gerade etwas abgelenkt. Sag du doch bitte nochmal von Anfang an, was du gesagt hast. Okay. Also ich habe weder zu den ganz Reichen gehört, noch gehöre ich jetzt, glaube ich, zu den Bettelarmen, aber ich habe bis 2010 so zwischen 100 und 150.000 Euro netto verdient. Mhm. Und als Finanzberater. Ja. Und habe jetzt gerade letzte Woche meinen Hartz-IV-Antrag eingereicht. Wie ist denn das möglich? Das ist möglich. Ich habe 2011 Krebs bekommen, Schilddrüsenkrebs. Mhm. Das ist jetzt nichts Hochdramatisches, aber ich war jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr außer Gefecht und habe dann während der Zeit erfahren, dass meine Frau ein Verhältnis mit meinem besten Freund hat. Mhm. Die ist dann abgehauen. Mhm. Unabhängig von irgendeiner Schuldfrage, wer jetzt Schuld hat, aber Tatsache an sich ist so. Und ich habe ein behindertes Kind, das auch ein bisschen Geld kostet. Und innerhalb von, sag ich mal, einer Woche kam es dazu, dass dann plötzlich die Diagnose Krebs war, Frau weg war. Ich habe gerade ein Haus gekauft und das musste ich dann auch verkaufen, weil alleine war es schwer zu halten. Du hattest keine großen Rücklagen? Nein, also nicht wirklich. So, das heißt, du hast auf großem Fuß oder gut gelebt? Nein, also das würde ich jetzt eher verneinen. Ich habe 2-3 Angestellte gehabt, die müssen bezahlt werden. Ich habe 60.000 Euro Festkosten gehabt. Also es ging mir nie schlecht. Mhm. Über die Frage, ob man vielleicht mit dem Geld ein bisschen besser hätte haushalten können, können wir gerne reden. Ja. Aber auf großem Fuß insoweit nein. Also ist immer die Frage, was meint man mit großem Fuß? Nein. Ja, also ich dachte so, wenn man 150.000 im Jahr verdient, das ist ja schon eine ordentliche Summe. Da lebt man nicht gerade so ganz bescheiden. Nein, also wirklich nicht. Aber alle 3 Jahre ein neues Auto ist auch, also jetzt kein Luxusauto, aber klar, man fährt viel, 100.000 Kilometer. In 2 oder 3 Jahren ist keine Frage. Und wie viele Jahre hast du denn so gut verdient? Also als Selbstständiger ist es ja immer so oder oft so, es gibt bessere und schlechtere Zeiten, aber ich sag mal so, 5, 6, 7 Jahre war das schon ganz gut. Und vorher auch eher normal verdient? Bevor ich Finanzberater war? Ja. Ja, normal. War ich Verkaufsleiter in der Bäckerei. Also ich sag mal, durchaus ganz gut, ja. Durchaus ganz gut. Das heißt, das ist jetzt ein ganz krasser Absturz finanziell. Ja. Wie empfindest du das? Wie fühlst du dich dabei? Merkwürdigerweise, wenn man sich mit den Tatsachen erstmal abgefunden hat, also ich sag mal so, der Schritt, eine Entscheidung zu treffen, ist, glaube ich, der schwierigste, wenn man sie getroffen hat. Also ich habe jetzt Privatinsolvenz angemeldet, mit all den Folgen. Nicht mehr essen gehen zu können, nicht mehr zu sagen, ich mache jetzt mal einen Urlaub in der Türkei 14 Tage und ob ich jetzt da 1.000 Euro ausgebe oder 1.500. Mhm. Und wir reden in den Dimensionen und nicht über die Dimensionen 2, 3, 4, 5.000. Ist ein Einschnitt, ist ein großer, aber es ist, glaube ich, für viele auch, die so einen Schritt gehen, und es gibt mehr, als man glaubt, die Entscheidung, die man treffen muss, wenn man die mal getroffen hat, fällt einem... Erleichterung, meinst du? Exakt. Aber warum, das verstehe ich nicht, warum Privatinsolvenz? Warst du verschuldet nun auch noch? Ja klar, Haus verkauft, das Haus war noch keine 5 Jahre alt. Mhm. Das heißt, wenn man es 10 Jahre nicht hält, zahlt man Vorfälligkeitsentschädigung, 20.000 Euro in meinem Falle. Dann musste man das Haus in der Druck verkaufen, weil Frau weg, Alleinverdiener, so einfach ist es da nicht zu halten, wenn es 1.600 kostet im Monat. War das ein großes Haus? Doppelhaushälfte. Ja. Mhm. Also jetzt nichts Spektakuläres. Mhm. Ja. Also was Gott nicht, aber da geht man aus dem Hausverkauf mit 40.000 minus raus. Mhm. In dem Falle schon. Und wenn man so fast nie halt arbeiten konnte, weil man halt krank war. Ja, ja. Und du hattest keine Absicherung, keine private... Ich war vorher schon mal krank und habe das auch im privaten Bereich nicht bekommen. Mhm. Und man glaubt ja immer, dass es genau, nämlich das einem selbst passiert sowas nicht. Ja, ja. Das ist, und wenn es dann passiert, ja. Schaut man in die Röhre. Wie ist denn das jetzt so? Du hast ja vorher dann durchaus, also nicht hochluxuriös gelebt, aber solide gelebt, sagen wir es. Ja. Und musst dich ja jetzt doch extrem einschränken. Wie extrem, geht das? Ja. Wie läuft das? Das an konkreten Beispielen. Also ich habe vorher für das Haus 1.600 Euro Miete bezahlt, beziehungsweise ja erst was gemietet und dann gekauft und habe jetzt eine Wohnung, die 350 Euro kostet. Wie groß ist die? Ich habe jetzt 43 Quadratmeter und das Haus war vorher 165. Mhm. Also allein schon die Sachen unterzubringen ist leicht schwierig. Mhm. Also das hat da nicht ganz funktioniert. Es ist eine Riesenumstellung. Wenn die Waschküche vorher so groß war jetzt wie die ganze Wohnung. Ja, ja. Und ja. Das heißt, wie viel Geld ist dir jetzt zurzeit zur Verfügung im Monat? Überhaupt keins. Also ich habe den Hartz-IV-Antrag gestellt vor 8 Tagen. Ach so, dann kommt das. Und warte jetzt noch so lange, bis es bewilligt ist. Und ansonsten habe ich im Moment meine Familie, die mir hilft. Und wenn ich das dann bekomme, werde ich sehen, wie es funktioniert. Im Moment kauft die Familie quasi dein Essen ein. Exakt. Und die Familie bezahlt ja auch diese kleine Wohnung. Ja, Wer ist die Familie? Meine Mama und mein Bruder. Ah. Was wäre denn, wenn die nicht da wären? Gute Frage. Da habe ich schon mit manchen Leuten drüber gesprochen, die jetzt vielleicht irgendwo weggezogen sind, die jetzt die Familie nicht haben oder die keine mehr haben. Gute Frage, was passiert mit sowas? Ich sag mal, ich glaube nicht, dass man das, also andersrum, ich mache niemand für meine Situation verantwortlich. Mhm. Ich bin immer selbstverantwortlich. Mhm. So. Wie ist das denn überhaupt? Ja, Entschuldigung, aber? Bis zum gewissen Teil gibt es Situationen, in die man reinrutschen kann, wo man selbst jetzt relativ wenig Einflussmöglichkeiten hat. Und wenn man dann niemanden mehr hat, da frage ich mich auch, was machen dann Leute, die niemand haben? Wie ist das überhaupt so mit den sozialen Kontakten? Ist da viel weggebrochen? Nein, also meine 2, 3 besten Freunde, sag ich mal, die ich hatte, die habe ich immer noch. Mhm. Die sozialen Kontakte insoweit sind... das ist, glaube ich, das Problem, das die meisten Leute haben. Ich sage jetzt mal einfach, irgendwo in eine Kneipe zu gehen, wo man mal einmal die Woche was ich Karten gespielt hat oder so, da nicht mehr hingehen zu können. Ja, da verliert man dann durchaus auch soziale Kontakte. Ja. Oder wenn die Freunde ein bisschen weiter weg wohnen, ist immer die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Mhm. Die haben ja auch Familie, die können auch nicht irgendwie 40, 50 Kilometer zweimal die Woche fahren. Verstehe, das sind alles es so Sachen, weniger. Die man bedenken muss, ja. Nun bist du 50 Jahre alt, das ist ja noch kein Alter, wo man sagt, ich lehne mich zurück und werde jetzt Pensionär oder Rentner. Niemals. Wie stellst du dir die nächsten 20 Jahre vor, denn zumindest die Zukunft, sagen wir so? Mir gibt einen klaren Plan, also die Entscheidung, in Privatinsolvenz zu gehen oder nicht, war nicht eine, die ich für mich allein getroffen habe, sondern es war eine Zwangsläufigkeit, es war die beste aller Lösungen, weil es keinen anderen Weg mehr gibt in der finanziellen Situation im Moment. Einen Job suchen, wieder ins Angestelltenverhältnis gehen, was einem, wenn er relativ lange selbstständig war, vielleicht nicht ganz so einfach fällt. Also das jeder nachvollziehen können, der es mal gemacht hat. Da sind Pläne jetzt. Jetzt muss ich dich aber noch was fragen. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, ich bin einer der bösen Finanzberater. Okay. In der Tat hat diese Branche ja keinen guten Ruf. Okay. Hast du ein gutes Gewissen, wenn du zurückdenkst, was du den Leuten alles verkauft hast in den letzten Jahren? Zu 99% ja. Ja. Aber gut, jetzt will ich... Hast du die Produkte immer verstanden, die du verkauft hast? Ja, es war relativ einfach strukturiert und deswegen ist das, ich bin staatlich geprüfter Finanzberater, aber okay, das erzählen alle Banker, alle ja, genau. Leute, die das gemacht haben, ist ja klar. Und ich habe auch keinen Grund, das schöner zu reden, als es ist, wenn so wäre. Ich weiß ganz genau, was in der Branche passiert. Ich kenne genügend Leute und ich will mich jetzt nicht besser darstellen als alle anderen. Aber um das sich nochmal klar zu machen, ist das ja schon Wahnsinn. Du bist ja im Moment wirklich ein Fachmann in Sachen Finanzen und dann ist es dir trotzdem auch so passiert, eben aufgrund der ganzen Schicksalsverknüpfungen, die du uns gerade geschildert hast. Gut, aber ich sag mal so, wie viele Schuster gibt es denn, die Schuhe anhaben, naja, die denn nicht passen? Absolut. Ich sag jetzt mal so. Dirk, die Sendung ist gleich rum. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Mach's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Jo, in der Technik, Julia Jochum. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Schön, dass ihr dabei wart. Gute Nacht.